Ja, und nun beginnt die Zeit von Klingding. Herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung. Wir machen heute ein Feature in der heutigen Klingding-Sendung über das nächste Club Cataract Festival. Das Club Cataract Festival 12 wird stattfinden vom 18. bis 21. Januar 2017. Wieder in den Kampnagel in Jahrestraße 20. Und ich habe heute im Studio einen Studiogast, Ernst Bechert. Er ist einer der Organisatoren des Festivals und wir sprechen gleich über das Programm des Festivals. Herzlich willkommen erstmal. Ich musste hallo, guten Abend. Ja, hallo. Gut, nach der ersten Aufregung kommen wir also zum Thema. Das Club Cataract Festival 12 ist also in circa einem Monat beginnt das. Wie sehen die Vorbereitungen aus? Ja, es gibt noch unendlich viele Kleinigkeiten zu tun. Heute Morgen war technische Vorbesprechung auf Kampnagel, wo es um diese ganzen technischen Details geht, um die Geräte, die noch geliehen werden müssen oder ob die Technik von Kampnagel an vielen Stellen ausreicht. Die ist ja eigentlich super. Ja, wir beginnen ja diesmal in der allergrößten Kampnagelhalle, in der K6, was für uns wirklich eine neue Dimension ist, denn bisher haben wir immer die drei kleineren Hallen im, sozusagen, wenn man ins Foyer kommt, im Bereich rechts hinten bespielt. Die werden wir auch diesmal wieder zur Verfügung haben, aber das Eröffnungskonzert ist in der großen K6 und es ist ein wirklich umfangreiches Orchesterstück von John Cage, das heißt 103. Und hat auch, wie der Titel schon sagt, 103 Musiker, die da mitspielen. Und es dauert 90 Minuten, also wirklich ein umfängliches Projekt. Dazu wird parallel gezeigt ein Schwarz-Weiß-Film, der einzige Film, den Cage gemacht hat. Der heißt 111, also 11 hochgestellt. Das ist sozusagen das 11. Projekt seiner Number Pieces-Reihe. Das 11. Projekt mit der Besetzung 1. Die Nomenklatur ist da relativ kompliziert. An sich sind alle diese Stücke danach bezeichnet, wie viel Musiker mitspielen. Und es gibt entsprechend viele Stücke, die eben den Titel One haben. Aber es gibt eben auch einige, die haben sehr viel höhere Nummern. Und wie diese Stücke aufgebaut sind, können wir vielleicht nachher noch besprechen. Wir könnten vielleicht gleich mit einem dieser Number Pieces beginnen. Ja, welches schlägst du denn vor? Es sind, glaube ich, zwei zur Auswahl. Ja, wir könnten vielleicht gleich ein Orchesterstück nehmen, nämlich das Stück 101, das eine ganz ähnlich große Besetzung hat. Das dauert im Gegensatz zu unserem Werk, das 90 Minuten dauern wird, nur 12 Minuten. Insofern können wir das, glaube ich, komplett vorspielen. Okay. Die Aufnahme wird gespielt vom New England Conservatory Philharmonia Orchester und Cage hat das damals noch autorisiert. Das ist 1989 komponiert worden. Und die 101, das heißt, dass da 101 Musiker? 101 Musiker sitzen da und jeder hat, also wie die Technik ist, kann ich vielleicht im Anschluss noch sagen. Okay, gut, wir hören mal. Ja. Thank you. Cage in einem Stück, das den Titel hat 101, also 101 Musiker gespielt. Da müsste mir jetzt Ernst weiterhelfen. Wir hatten ja, das war das New England Conservatory Philharmonia Orchestra. Diese Number Pieces, vor allen Dingen diese Großbesetzten, da ist das Besondere dran, dass diese Stücke ohne Dirigent gespielt werden. Es gibt nur einen Satz an Stimmen, in diesem Fall eben 101 Stimmen für die 101 Musiker. Und diese Stimmen sind so organisiert, dass es für jeden Ton, den jeder einzelne Musiker zu spielen hat, eine sogenannte Zeitklammer gibt, eine Time Bracket. Das heißt, einen Zeitraum, in dem dieser Ton begonnen werden kann und ein zweiter Zeitraum, in dem dieser Ton beendet werden kann. Und beide Zeitklammern überschneiden sich. Dadurch sind auch extrem kurze Töne möglich, wenn man sozusagen den Ton erst beginnt, wenn die Endklammer gerade schon begonnen hat. Denn ansonsten sehen diese Stimmen so aus, dass eigentlich es sind lauter scheinbar lange Töne. Ganze Noten stehen einfach immer nur da. Und gespielt wird nach einer Stoppuhr im Grunde, also nach einer digitalen Uhr, die per Video projiziert wird, für alle Musiker sichtbar. Und der Dirigent entfällt und jeder Musiker hat eine gewisse Freiheit, selbst zu entscheiden, wann genau er mit seinem Ton beginnt und wann er endet. Also innerhalb dieser Regeln natürlich, aber dann doch relativ individuell. Und das bedeutet, dass man natürlich ständig auf den Gesamtklang hört und sozusagen ganz bewusst entscheidet, jetzt kommt mein Ton, der dem wieder was Neues hinzufügt. Und also zumindest bei unserem Stück 103 ist es so, dass die Dynamik generell eher leise ist, sodass es sozusagen ein mehr oder weniger man könnte sagen, sanften Teppich von sich ständig wechselnden Klängen gibt, in dem aber einzelne kurze Akzente durchaus sehr laut auch sein können. So wie man es hier in diesem Stück teilweise auch gehört hat, da ist die Regel offensichtlich noch ein bisschen anders als in unserem Stück. Aber das Prinzip dieser Time Brackets, dieser Zeitklammern ist auch da vorhanden. Und also wir hatten jetzt schon einige Proben mit dem Orchester, mit dem wir das aufführen werden, mit den jungen Symphonikern Hamburg. Und das ist eine hochspannende Sache. So ein großes Orchesterstück ohne Dirigenten zu erarbeiten, ist für alle Beteiligten ganz was Neues. Wie wird sich das denn in einem Raum gestalten? Also K6 ist ja eher so bühnenorientiert ausgestattet. Das wird dann beibehalten oder bei 103 Musikern, passen die überhaupt auf die Bühne? Ja, das hoffen wir sehr. Doch, also die Bühnenfläche in der K6 ist sehr groß und wir werden da alle Platz finden. Aber es ist richtig, die ganze Bühne wird voll sein mit Musikern. Darüber wird eine sehr große Leinwand hängen, auf die der Film 111 projiziert wird. Und das Publikum sitzt wie gewohnt auf dieser schrägen Tribüne den Musikern gegenüber und sieht und hört, wie die Musiker spielen. Tatsächlich spielt bei einer so großen Anzahl an Musikern das Räumliche eine sehr große Rolle. Man hört plötzlich, was man jetzt hier beim Radio wahrscheinlich nicht so nachvollziehen kann, dass diese Klänge aus ganz verschiedenen Ecken kommen, von weit weg, von nah und so weiter, dass Akzente weit hinten sind oder ganz nah. Das ist ganz toll und gibt dem Ganzen noch eine ganz neue Dimension. Es wird alles unheimlich plastisch und ich denke jedenfalls, es ist alles andere als langweilig, obwohl es 90 Minuten lang strukturell sich scheinbar fast nichts ändert. Naja, das ist ja bei Cage das Besondere. Das war ja auch neulich bei diesem Raumkonzert, also bei Greatest Hits draußen in einem Foyer, dass sich dann so eine bestimmte Spannung schon herstellt. Ja. Also ich finde es nicht, dass es jetzt so eine Ambient Klanglichkeit dann bekommt, sondern dass diese Spannung schon da ist und auch gut, da war es eben noch so, dass man sich im Raum bewegen konnte. Man konnte zum Teil so andere Hör Orte für sich entdecken oder rausfinden. Aber ich finde eigentlich nie, dass es so dieses, es wird ja dann manchmal auch in der Ankündigung von den Texten, von den Stücken so als, ja, so Klangwelt, in die man eintauchen kann. Also ich finde, dass da trotzdem schon noch so eine eigene Spannung drin ist in diesen Stücken von ihm. Wie ist es eigentlich, die Sinfoniker sind ja nicht 103 Musiker und die Instrumente sind die sind ja nicht frei für dieses Stück, sondern ist es vorgeschrieben? Nein, das ist hier genau vorgeschrieben. Es ist einfach eine sehr große symphonische Orchesterbesetzung, eine recht konventionelle, mit, wie man so sagt, vierfachem Holz, also vier Flöten, von denen eine auch noch Piccolo spielt und eine andere spielt auch noch Altflöte. Vier Oboen, von denen eine oder zwei, ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz genau im Kopf, auch Englisch Horn spielen und so weiter. Und wir haben da allerhand Aushilfen dazu holen müssen oder vielmehr das Orchester hat das organisiert. Unter anderem eben auch ein Kontrafagott, was bisher dort nicht so in der Stammbesetzung dabei war. Und unter anderem eben auch vier Posaunen. Ich werde davon eine spielen, weil auch das ist schön, dass sozusagen das Leben des Orchesters von innen mitzuerleben bei so einem Stück. Also bei einer, was weiß ich, bei einer Beethoven-Sinfonie wäre das natürlich eine andere Sache, aber bei einem Stück von Cage, bei dem eben die einzelnen Musiker sehr viel freier sein können, macht das enorm Spaß. Ich will damit nicht sagen, dass Beethoven keinen Spaß macht. Naja, gut, es ist einfach anders. Ja. Wir haben jetzt noch zwei Cage-Stücke zur Auswahl. Vielleicht suchen wir uns jetzt das kleinere raus, das Number 5 Piece. Oder hättest du einen anderen Vorschlag? Nö, das finde ich eine gute Idee. Das Stück 5, da ist die Instrumentation nicht festgelegt von Cage. Das ist von 1988, also relativ zu Anfang dieser Phase, in der er diese Number Pieces geschrieben hat. Einfach fünf Instrumentalisten, die auf Klangkörpern spielen können, die ihnen gerade einfallen. Sie können auch singen, wenn sie wollen. In diesem Fall sind es fünf Musiker, die auf Flaschen blasen. Und die vorgeschriebenen Töne werden eben auf Flaschen erzeugt. Es ist das Ensemble Essential Music. Und das Stück dauert 5 Minuten etwa. Okay. Ein weiteres Stück von John Cage, diesmal von fünf Musikern gespielt, die auf, ich denke, verschiedenen hochbefüllten Flaschen geblasen haben, um die Tonhöhen, die Cage für dieses Stück vorgesehen hat, zu erzeugen. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist der oder die gleichzeitige Videoprojektion. Bei dem Stück 103 gibt es ja eine Videoprojektion. Du hast schon von der Leinwand gesprochen, die da hinter den Musikern zu sehen ist. Und ja. Ja, also bei dem Film handelt es sich um den einzigen Film, den Cage jemals geplant hat. Realisiert wurde er dann von Henning Lohner, aber unter Supervision von Cage, noch im Jahr 1991, soweit ich weiß. Der Film heißt 111 und ist schwarz-weiß, ist sehr abstrakt. Man sieht eigentlich nur Scheinwerfer, Lichtkegel, die über die Wände eines Raumes gleiten und Kamerabewegungen, die entweder parallel oder gegenläufig sind. Manchmal wird die Leinwand ganz, ganz hell. Der dauert eben auch 90 Minuten und beide Stücke sind tatsächlich zusammen konzipiert. Also das Orchesterstück gehört zum Film oder umgekehrt, der Film gehört zum Orchesterstück. Und ja, in Hamburg ist das die Erstaufführung von dieser, sowohl vom Orchesterstück wie auch vom Film, jedenfalls in dieser Kombination. Mhm. Genau. Also in so einem Text zu diesem Stück habe ich gelesen, dass das ca. 1200 Zufallsoperationen waren, die zu der Entstehung des Films dazugehört oder geführt haben. Und ich fand es mal ganz interessant, ich glaube, Cage hat es mal so formuliert, dass wenn man auf den Fernseher guckt, dass man da eigentlich nur verschieden helle und dunkle und verschieden eingefärbte Pixel sieht. Also das auch so mal ein bisschen runtergebrochen auf das, was da nun tatsächlich ist. Also er sieht ja praktisch so den Unterschied zwischen dieser virtuellen Realität und der tatsächlichen Realität. Also das ist für ihn ja eigentlich, glaube ich, auch so ein lebenslängliches Thema gewesen, auch in Bezug auf, wie wichtig ihm irgendwelche CDs oder sowas. Das war, glaube ich, für ihn auch nicht so sehr wichtig, dass es so Aufnahmen gibt, sondern dass praktisch das tatsächliche Anwesendsein bei so einer Konzertsituation auch als soziale Situation begriffen wird. Ne? Ja. Ja, ich habe heute nur den Anfang von einem Feature über ihn noch kurz gehört und da war gleich der erste Satz oder einer der ersten Sätze von ihm selbst. Es gibt eigentlich nichts, was nicht interessant ist. Also und seine Zufallsoperationen sollen eben dazu führen, dass man nicht das vermeintlich Interessante vom Uninteressanten scheidet, sondern dass alles sein gleiches Recht hat. Ah, ja, sowohl okay. Das scheinbar Uninteressante wie auch das Interessante. Das ist seine persönliche Sicht offensichtlich darauf. Gut, das wäre praktisch der erste Abend dann in KL6, der erste Abend von Club Katarakt 12, dem internationalen Festival für experimentelle Musik am 18. Januar. Es beginnt um 20 Uhr, oder? Ja, 20 Uhr. Genau, 20 Uhr, 90 Minuten und um 22.30 Uhr geht es dann weiter mit einem Nachtkonzert. Genau, da haben wir das Hamburger Duo C oder C eingeladen. Das besteht aus Nika Son und FX und die machen elektronische Musik, von der wir vielleicht gleich auch ein Stück hören können. Sie haben gerade eine neue EP rausgebracht und da spielen wir vielleicht einfach gleich das zweite Stück. Das heißt Diphthong. Diphthonge von Nickerson und FX. Zusammen sind sie das Duo C. Der zweite Act am ersten Tag des Club Katarakt 12 Festivals auf Kampnagel am 18. Januar um 22.30 Uhr. Wir sind hier im Studio. Ich bin zusammen mit Ernst Becher vom einer der drei Organisatoren des Festivals und sprechen über das Club Katarakt Festival und kommen jetzt zum zweiten Tag, den Donnerstag, den 19.01.2017. Der fängt schon etwas früher an, um 18 Uhr. Genau, da haben wir ein Porträt von dem Hamburger Komponisten Michael Meyerhoff vor. Und der beginnt um 18 Uhr erstmal über seine Musik zu sprechen und mit Beispielen, denke ich, ein bisschen Einblick zu geben in seine Musikwelt. Michael Meyerhoff arbeitet ja ganz stark mit Geräuschen. Also er arbeitet durchaus mit normalen Instrumenten, aber er benutzt sie oder er regt sie dazu an, dass sie Geräusche von sich geben, die sie normalerweise wohl nicht tun. Also gerade das Rauschen, das Raspeln, das Zischen und so weiter, das kommt in der Musik von Meyerhoff sehr häufig vor. Und wir machen das Konzert, das eigentliche Porträtkonzert beginnt dann um 19.30 Uhr mit einem ganz fantastischen Ensemble aus Belgien, das Nadar Ensemble. Die machen eben verschiedene Aufführungen von seinen Stücken und spielen auch eine Uraufführung eines neuen Werkes, das wir bei Michael in Auftrag gegeben haben. Dieses neue Werk heißt, das muss ich gerade mal nachschauen, wie es heißt, Schwingende Systeme B für Doppelquartett. Und da können wir, glaube ich, sehr gespannt drauf sein. Das Nadar-Ensemble hat seinen Namen nach einem berühmten Fotografen, der auch Ballonfahrer war. Und da bildet sich jetzt eine Brücke zu einem Stück von Michael Meyerhoff, mit dem er auf gewisse Weise Furore gemacht hat, das Stück Exit F, für vier Heißluftballons und Ensemble. Das hat das Nadar-Ensemble bei Michael Meyerhoff in Auftrag gegeben. Und wir haben hier eine Aufnahme, eine Open-Air-Aufnahme, naturgemäß. Heißluftballons sind ja in der Halle schlecht zu beherrschen. Das können wir gleich vorspielen. Und in Hamburg allerdings, also auf unserem Festival, wird tatsächlich eine Indoor-Version davon aufgeführt, bei der die Geräusche der Heißluftballons über Lautsprecher eingespielt werden. Die Instrumente spielen ihre Partien und das andere Spektakuläre bei den Heißluftballons ist ja, wenn da immer dieser Brenner gezündet wird, um die Luft aufzuheizen. Und dieser Effekt wird durch Scheinwerfer und Lichtinstallationen in den Ecken wiedergegeben. Ach so, also praktisch eine angepasste Version von dieser Open-Air-Version. Es gibt ja von der Open-Air-Version auch einen Film im Netz von glaube ich, aus, wo war das? Irgendwie aus Holland oder Belgien, ich weiß es nicht mehr genau. Da gibt es irgendwie so einen Tag, wo, glaube ich, viele Heißluftballons aufsteigen und so weiter. Und stimmt, das wird hier in diesem Text auch gerade erwähnt. Das Ensemble, also das Nadar-Ensemble, ist nicht nur in Sint-Niklaas in Belgien zu Hause, wo jährlich ein wichtiges Heißluftballon-Ereignis stattfindet, sondern wurde auch nach einem berühmten Fotografen und Ballonisten Nadar benannt. Also das ist tatsächlich die Verbindung zu den Heißluftballons und zu dem Rauschen. Mhm. Gut, und das Nadar-Ensemble tritt da in kompletter Besetzung, glaube ich, auf. Sogar. Ja. Also das ist ein Doppelquartett sozusagen. Technisch sehr, sehr aufwendiges Konzert. Die Musiker sitzen meist um das Publikum herum. Es werden außerdem auch noch Filme von Michael Meyerhoff gezeigt zwischen den Stücken. Und also wird ein sehr spannendes Konzert, denke ich. Gut, und wir hören jetzt eine Aufnahme von der Outdoor-Version von Exit F. Ja. Thank you. Yeah.